Einheit 6. So viel Deutsch können Sie schon. Übung 1. Hören Sie und sprechen Sie nach. Der Kakao. Der Kaffee. Der Spinat. Der Hamburger. Der Keks, der Whisky, der Cocktail, das Kompott, das Beefsteak, das Radieschen, das Püree. Das Menü. Das Filet. Das Gulasch. Das Schnitzel. Die Marmelade. Die Pizza. Die Suppe. Die Schokolade, die Tomate, die Salami, die Limonade, die Frikadelle, die Apfelsine, die Kartoffel. Die Soße.